ขอความสุขความเจริญแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิในวันนี ้ Also wünscht euch Glück und Fortschritt auf dem Weg der Praxis. Also ich benutze das Wort Yadjom, die Familie, sozusagen die Familie der Laien, die ihr heute Abend hier hingekommen seid, um zu chanten und zu meditieren. นันทมาก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะนันทมาชื่อว่าหลวงพ่อกับผองเคยรู้จักกันครับท่านจาวาดเกิดประจำบรรตาร่วมกันที่วัดป่าโพธิญาณที่เมืองเพิร์ทแล้วก็ไปมาสู่กันที่วัดหนองประพงเป็นประจำก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมญาติโยมชาววัดป่ามุตโตไทยหรือที่ประเทศเยอรมนีของเรา Freut sich die Gelegenheit zu haben, nach Deutschland zu kommen, euch hier zu besuchen. Er selber nannte seinen Namen Lumpur Kampong. Und er sagte, den Jawad hier, den Abt in diesem Kloster, den kennt er schon, weil wir haben mal eine Regenzeit zusammen in Australien verbracht. In Achamramongso's Kloster die Regenzeit mal verbracht mit uns. Ja, ดีใจด้วยนะที่เห็นญาติโยมได้มาฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิภาวนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายจะได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้า Es ist immer schön zu sehen, wenn Leute Interesse an derPraxis haben, erfreut sich das auch hier zu sehen. Es ist wichtig, die Praxis der Herzensentfaltung zu üben, ja, im Sinne der Buddha-Lehre. Dhamma kham son kong Buddha jiao nei suan kong karavat nat yom kue phu thi yang yu kong ruen mai chai nak buat Buddha jiao dan rong son3ขั้นตอนคือ1ต้องมีการให้ทาน2ต้องมีการรักษาศีล3ต้องมีการเจริญภาวนา Die drei Aspekte, die der Buddha lehrte für die Laiengemeinschaft, insbesondere diejenigen, die noch nicht ordiniert sind als Mönche, sind die drei Dinge von Dana, Sila undBhavana, also die Art und Weise, wie der Buddha gelehrt hat, also Großzügigkeit, Gebefreudigkeit zu üben, die Ethikregeln zu befolgen, aber dann doch auch das Herz zu läutern im Sinne von Bhavana-Praxis. การให้ทานข้อที่หนึ่งก็เป็นคุณธรรมนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ถ้าไม่มีการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอาศัยไม่มีการให้ทานในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราที่อยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์อยู่กันลำบาก Der erste Aspekt ist Dana.Das ist ein Aspekt, der in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist, wenn man sich anschaut, wie wir alle miteinander leben und in diesem Miteinander, wenn wir bereit sind, Dinge miteinander zu teilen, uns gegenseitig zu helfen, uns gegenseitig ja, die Dinge zu geben, die wir brauchen, dann floriert die Gesellschaft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir sehen, wie wir...Das Miteinander in der Gesellschaft ist schwierig und vielleicht sogar unerträglich wird. การให้ทานอย่างที่เราได้มาทำบุญให้ทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ก็ทำให้พระสงฆ์ท่านมีชีวิตอยู่ได้ก็ดีใจกับชาวพุทธประเทศเยอรมนีอย่างเมื่อเช้านี้ที่ได้ไปบิณฑบาตก็มีญาติโยมทั้งคนไทยทั้งคนฝรั่งนั้นมาร่วมกันทำบุญตักบาตรนั่นนี่คือการให้ทานที่จะทำให้ชีวิตทั้งคฤหัสถ์และทั้งพระได้อยู่ร่วมกันได้โดยการแบ่งกัน Ja, ein spezieller Aspekt des Dana ist das Unterstützen der Sangha, das Offerieren von den Notwendigkeiten an die Mönchsgemeinschaft. Und das ist eben das, wo wie er heute Morgen gesehen hat, was auch in unserem Land sehr schön funktioniert. Er war heute in Kulmbach auf dem Markt und sagte, sowohl die Thais als auch die Westler hätten Almosen gegeben. Und das hilft insbesondere in dem Miteinander zwischen der Mönchsgemeinschaft und der Laiengemeinschaft. In der Gesellschaft von Chaoput muss man sich ein bisschen helfen.ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อกันจึงจะทำให้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่กันสุขอย่างสุขสงบเพราะรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะอย่างนี ้ Das Geben und Mitgeben und miteinander teilenist in der Gesellschaft eine Sache, die die Gesellschaft auf eine Weise miteinander leben lässt, dass es zu einem friedlichen, genau einem friedlichen, stillen Miteinander in der Gesellschaft führt. Wenn wir การให้ทานแล้ว เราก็ต้องมีการรักษาศีล ศีลสำหรับคฤหัสถ์ มีศีล 5และก็ศีล8ที่จะปฏิบัติให้มีความอุกิจศีล8คือปฏิบัติในวันพระหรือว่าเป็นศีลอุโบสถที่มาอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าปฏิบัติเป็นศีล8สมาทานเป็นศีล8ก็อยู่ได้เรื่อยๆหลายวัน Aspekt der Ethik aufgeteilt, insbesondere für Laien, zwischen den 5 und den 8 Ethikregeln, die von Zeit zu Zeit Bodhisattva-Tag gehalten werden. Und diese 8 Ethikregeln sind aber auch etwas, was man freiwillig annehmen kann und auch länger praktizieren kann. Sinn 5 ist ein Sinn, den Buddha Jao Song Trat.หรือมอบให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนี่หนึ่งคือไม่ให้ฆ่าสัตว์สองไม่ให้ลักทรัพย์คือไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้สามไม่ประพฤตินอกใจกันระหว่างสามีภรรยาคู่ครองสี่ไม่พูดมุสาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ Während die 5 Ethikregeln, die wir als Buddhisten annehmen, etwas sind, was wir worin wir uns täglich üben, eine Sache, die unser Leben bestimmt, indem wir unser Leben dahingehend ausrichten, dass wir eben nicht Lebewesen töten oder stehlen oder uns Dingen wie Ehebruch vergehen.Lügen oder die erweiterten Ethikregeln, die der Buddha nannte hinsichtlich der Sprache, nämlich das Verleumden oder wie sagt man, Hintertragen, grobe Rede und unnütze Rede zu sprechen und schließlich das Vermeiden von Alkohol und Drogen. ศีล5นี่เป็นศีลที่ปฏิบัติได้ทุกวันนะที่จะทำให้มีอานิสงส์เกิดขึ้นที่พระบอกตอนท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันติจะมีความสุขเพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะเจริญด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลสีเลนะนิพพติงยันติตัตมาสีลังวิโสทเยจะเข้าไปสู่มรรคสู่ผลจนเข้าถึงพระนิพพานก็ด้วยอานิสงส์ของการปฏิบัติในศีล5ศีล8 die fünf Ethikregeln sind etwas was wir wo wir auch betrachten müssen was die für Resultate oder für Vorteile für Früchte bringen und sind Früchte die wir beobachten können genau wie es gechantet wird von den Mönchen wenn sie die fünf Ethikregeln an die Laien gehen Silena Sukhating Yanti Silena Boka Sampada Silena Niputing Yanti das erste heißt dass diese Ethik ein Weg zum Glück ist etwas das zum Glück führt Silena Boka Sampada Boka ist Wohlstand oder Fortschritt führt zu Wohlstand und schließlich und es ist nicht zu unterschätzen auch sagt der Buddha innerhalb dieser Ethikregeln die zu Magapala und Nibbana schließlich führen. Silena Niputing Yanti. นี่ในส่วนศีล5คือปฏิบัติได้เป็นประจำทุกวันส่วนศีล8ศีลอุโบสถก็ตามโอกาสตามเวลาแต่ว่าในวันพระครั้งหนึ่งคือในรอบ7วัน8วันเนี่ยที่จะมารักษาศีลอุโบสถศีล8 so können wir uns als Buddhisten darin üben diese acht Ethikregeln von Zeit zu Zeit zu praktizieren je nachdem wie es uns gelegen ist wenn es an den Uposatha-Tagen passt sehr schön aber sicherlich die fünf Ethikregeln sind etwas worin wir unsbemühen beständig uns zu üben. ศีล8เพิ่มขึ้นจากศีล5มาอีก3ข้อในข้อที่6เรียกว่าวิการโภชนาไม่บริโภคอาหารในนาวิการวิการในทางธรรมะคำสอนพุทธเจ้าคือตั้งแต่อาทิตย์เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นมาใหม่นะแล้วก็นัตถคีตวาในข้อที่7ไม่ดีดสีตีเป่าไม่ขับร้องฟ้อนลำไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วตาคือไม่ประเทืองด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็ไม่นอนที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นสำลีคือศีลข้อที่8เพิ่มขึ้นมา3ข ้อ Die drei Ethikregeln die aufbauen auf die fünf die also die acht Ethikregeln ausmachen sindDie Dinge, wo es darum geht, nachmittags, am Nachmittag nichts mehr zu essen, also nach dem höchsten Stand der Sonne keine Nahrung mehr zu uns zu nehmen. Und die zweite Sache, die dazu kommt, da geht es um die, das Schmücken des Körpers, dass wir keinen Schmuck, kein Parfum benutzen und auch uns davon und davon abstehen, uns zu zerstreuen, mit irgendwelchen Unterhaltungsdingen und schließlich versuchen einfach und simpel zu schlafen, nicht in luxuriösen Betten, nannte das Wort, Samli, ich glaube, in Watte gepackt. Sinn 8, 3 Korn, ich bin Sinn, die da habe ich mir kaum aufgibt.ในชีวิตของฆราวาสเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่เราได้เคยบริโภคอาหารตั้งแต่เช้าชั่วเที่ยงจนถึงค่ำหรือกลางค่ำกลางคืนนี้เวลาไหนก็ดื่มได้กินได้เมื่อมาปฏิบัติตรงนี้มันก็ทำให้มีความอดความกั้นมีความประหยัดไม่ต้องไปบริโภคอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะเมื่อมาปฏิบัติแล้วถ้าไปบริโภคอาหารอยู่อย่างนั้น ตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติ Also was wir davon haben, diese 8 Ethikregeln zu haben, zu halten, ist ein gewisses Vermögen, mehr und mehr erdulden zu können, ertragen zu können. Wir werden unabhängiger, wir brauchen weniger Dinge, denen wir uns umgeben müssen, indem wir bescheidener und auch bescheiden und sparsam lernen zu leben. Das hilft uns eben auch zu sehen, dass wir mit weniger auskommen. Das macht uns einfach das Leben leichter. Dinge fallen uns nicht mehr so schwer. Können Dinge besser ertragen, erdulden. Das Wichtigste. Wir haben viel mehr Zeit zu meditieren. คือหัวข้อที่7นะที่ไม่ต้องเสียเงินในการที่จะไปฟังเพลงฟังดนตรีชื่อวีดีโอโทรทัศน์แล้วก็เครื่องประเทืองผิวเครื่องสำอางต่างๆนี่มันจะทำให้มีความเรียบง่ายประหยัดในชีวิตความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์เราผู้ที่ถือศีลในข้อที่ Also gerade die Dinge, die wir benutzen, um uns zu zerstreuen, wie Musik hören, Fernsehen schauen, uns Schaustellungen anschauen, all diese Dinge, wenn wir davon mehr und mehr abstehen, dann hilft es uns, ja, mehr nach innen zu gehen. Nach innen zu kommen, nach innen zu schauen. Was ist bei der Tamaitan Mahinon, die non jai pai na yatununda samri, die non nim nim, wenn no juban, pokan pati batni, tong pin puti, non noi, kin noi put noi, janta non ma, kame mi okat, de jadaiman nang tamati pawana pati bat. Endlich den Bezug hergestellt, über den wir letztlich abends noch gesprochen haben, nämlich die sagte, wenn wir also dieses acht, diese dritte Sache mit dem einfachen Schlafen, nicht auf großen, luxuriösen, weichen Betten zu schlafen, das führt eben dazu, dass wir weniger schlafen. Darum geht es eigentlich, weil jemand, der weniger schläft, der praktiziert diese Wachsamkeit, die wir halt eben auch brauchen, um uns in der Praxis voranzukommen. Wenig schlafen. Die drei, die mit denen Lumpacha halt immer gesprochen hat, essen, wenig schlafen und wenig reden. Lumpacha ne dann jam gab luk chit luk ha ma samai gorn thi yu wat nong bong pong ne. Pa nen thi patibat ne. Non gang khuen yang ma ka 4 chua mong.นอกนั้นก็เป็นการทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา In guten alten Zeit, als Lumpacha selber noch gelehrt hat und sich viel die Laien und die Mönche sowohl die Laien als auch die Mönche, die nach Wat Phapong kamen, gelehrt hat, hat er immer auf diese Dinge besonders abgehoben, dass man eben insbesondere mit dem Schlaf schauen sollte, dass man versucht, mit weniger Schlaf auszukommen.Und der Standard, den er gesetzt hat, der natürlich sehr hoch war, weil man sollte nicht versuchen, nicht mehr als 4 Stunden in der Nacht zu schlafen, die restliche Zeit damit verbringen, sitzen oder Gehmeditation zu machen. Man muss sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan, dann kann man sich ein Tan,ภาวนาก็คือการที่เรามานั่งสมาธินี่นี่ที่มานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาดวงกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ถูกลมเข้าลึกๆยาวๆกำหนดตามลมเข้าไปแบบพูดกำหนดตามลมออกมาว่าโทรู้อยู่สองคำตามลมเข้าลมออกว่าพุทโธพุทโธพุทโธ diese drei Dinge die dann halt aufeinander aufbauen Sila Dana, Sila, Bhavana, die Großzügigkeit, Gebefreudigkeit, die Ethik und schließlich der Aspekt von Bhavana, wo es eben darum geht, den Geist zu entfalten, den Geist zu entwickeln in der Übung von zunächst einmal Samadhi, Bhavanadi, Entfaltung von Sammlung, Herzenssammlung und betonte die Möglichkeit, das in der Position zu machen, sie zur Körperhaltung zu machen, die normalerweise angegeben wird, dass man das rechte Bein auf dem linken Bein hat, den Körper gerade aufrichtet und wie der Buddha gesagt hat, die Achtsamkeit vor sich aufbaut und dann beginnt, den Atem zu beobachten und des Atems gewahr werden, wie er entweder lang oder kurz ein- und ausströmt. Und das im Zusammenhang mit dem Parikrama-Wort Bhutto, das zweisilbige Wort, was man beim Ein- und Ausatmen im Geiste wiederholt, beim Einatmen die erste Silbe Bhut, beim Ausatmen To, um den Geist so zu ankern. การปฏิบัติจิตในภาวนานี่เป็นสิ่งที่สำคัญพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวภาษาบาลีเรียกว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเทศามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าจะสำเร็จก็ด้วยใจฉะนั้นคนเราทั้งหลายจะสุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าคนไม่รู้ในการประพฤติปฏิบัติในการภาวนาแล้วก็จะมีความทุกข์มาก Praxis der Herzensentfaltung, der Entwicklung des Geistes sehr wichtig, weil es eben darum geht, das Herz, den Geist zu entwickeln. Und wie es im Dhammapada, im ersten Vers des Dhammapadas heißt, der Geist ist Vorläufer aller Dinge. Im Geist entstehen die Dinge, im Geist beginnen die Dinge. Und wenn wir Glück oder Freude erfahren wollen, dann müssen wir verstehen, dass wahres Glück, wahre Freude im Herzen zu finden ist. นั้นการปฏิบัติจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาฝึกหัดอย่างที่เรามานั่งสมาธินี่เนี่ยให้มีสติรู้ตามลมเข้าออกไม่ได้ทรงจิตคิดเป็นเรื่องอื่นทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาทำจิตให้ปล่อยให้วางให้ว่างนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขสงบอย่างแท้จริง Diese Praxis der Herzensentfaltung ist sehr wichtig, weil wir durch die Entfaltung des Geistes zu diesem Geist finden, der nach innen, der sich innen nach innen kehrt, der Stille erfährt. Die Sammlung des Herzens, er nannte das Wort Ekagata, also diese Einspitzigkeit oder Sammlung des Geistes, ist der Zustand, wo der Geist Ruhe und Frieden und wirkliches inneres Glück erfährt. Und das ist nur auf dem Weg zu erfahren, indem wir diesen Geist schulen mit Achtsamkeit in der Gegenwart, uns bemühen, den Geist auf eine Sache auszurichten zum Ausschluss der anderen Dinge. Und diese Achtsamkeit dazu benutzen, die Vergangenheit und die Zukunft loszulassen, die Gedanken langsam loszulassen und dem Geist zu ermöglichen, nach innen zu kommen. ยันถ้าคนไม่เคยได้ปฏิบัติเนี่ยจิตใจมันก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นผูกพันมากทำให้เป็นทุกข์นี่มันกับคนที่ถือของข้างนอกถือของแบกของหนักคนก็ทักได้ว่าถือทำไมแบกทำไมมันหนักวางลงมีคนบอกได้แต่ถ้าความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตใจที่มีความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้จักในการปล่อยการวางของอารมณ์ตรงนี้แหละที่มันทำให้มีความทุกข์มากฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติ Der normale Geist, der sich nicht trainiert in dieser Übung des Loslassens, in dieser Übung des sich sammeln und nach innen kehren, ist ein Geist, der ständig Dinge aufgreift, der ständig Dinge ergreift, aufgreift, an diesen Dingen festhält, sich an diese Dinge bindet. Das ist ein Geist, der ständig damit beschäftigt ist, sich zu verstricken, zu binden, Dinge aufzugreifen und festzuhalten. Und diese Praxis der Läuterung des Geistes auf der Ebene von Samadhi führt dazu, dass der Geist mehr und mehr in der Lage ist, diese Dinge loszulassen und diese Dinge zumindest zeitweilig abzulegen und diese Bürde, die eigentlich das Leiden ausmacht, mehr und mehr abzulegen. Und die Dinge werden dann leichter. การมาปฏิบัติภาวนามันต้องมาปฏิบัติอยู่ที่วัดหรือมาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เหมือนนักเรียนที่เรียนรู้หนังสือต้องไปเรียนกับครูงั้นถ้าเราได้มาปฏิบัติได้เรื่อยได้มาสำรวมสังวรกำหนดรู้ดูจิตในบททั้ง4จะเดินจะยืนจะนั่งแม้กระทั่งเวลาจะนอนก็กำหนดรู้ในจิตของเราพุทโธพุทโธทำจิตให้ปล่อยให้วางให้วางอย่างนี้เรื่อยๆตรงนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบอย่างแท้จริงของชีวิต diese Praxis zu entwickeln müssen wir ins Kloster kommen wie genau wie ja Schüler die wenn die etwas lernen wollen die müssen brauchen einen Lehrer und die Leute, die praktizieren wollen, diesen Weg der Geistesentwicklung praktizieren wollen, die brauchen auch diese Unterstützung, die sie im monastischen Umfeld erhalten und bekommen durch die Mönche. Und wenn sie diese Unterstützung erhalten und sich darin üben, dann wird ihnen mit der Zeit dieses Loslassen das Leermachen des Geistes mehr und mehr leicht fallen und schließlich werden sie eine Form des Glücks in sich erfahren, die von der man sagen kann, dass es das wahre Glück ist. Buddha sagt, Jit tang than tang sukhavahang Jit thi phuk di la yom nam suk ma hai ตรงนี้แหละถ้าเราได้ฝึกหัดจิตใจให้มีความปล่อยความวางความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานทั้งหลายตรงนี้จะทำให้เรามีความสุขสงบของชีวิตที่คนเรามีทุกข์มากมายในเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดปัญหาปล่อยวางไม่ได้นั่นเพราะจิตไม่เคยได้ฝึกหัด Diese Praxis zieht dieses Glück nach sich.Also er sprach also auf diesen Prozess an, der sozusagen abläuft, wenn man ihn einleitet. Also man schafft diese Bedingungen, indem man immer wieder diesen Geist trainiert, in dieser Aufgabe des Loslassens, sich mehr und mehr frei machen, dem Ablegen von Bürden. Dieser Prozess, diese Praxis, diese Arbeit, diese beständige Arbeit zieht eben dieses Glück unweigerlich nach sich. Und das war, glaube ich, auch in Dhammapada.Also der Dhammapada-Vers war der wohltrainierte Geist. Der wohltrainierte Geist zieht Glück nach sich. Wenn wir das mal praktizieren, dann werden wir verstehen, in der Sache des Sattva-Tam, des Lebens, die Buddha hat uns wissen, dass wir die Menschen geboren haben.มันมีเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีป่วยมีไข้แล้วก็มีตายในที่สุดนี่คือมวลมนุษย์ทั้งหลายน่าจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตมันก็จะมีทุกข์มากจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรม Diese Praxis führt schließlich dazu, dass wir die Naturunseres Daseins, die Natur unserer Existenz mehr und mehr verstehen. Und die Natur unseres Daseins ist dieser Umstand der Geburt, dem schließlichen Altern, dem Krankwerden und schließlich dem Sterben. Und man sieht die Leute, die diesen Prozess nicht verstehen, die leiden unglaublich mehr als diejenigen, die diesen Prozess, die Natur, diesen naturgemäßen Prozess, diesen natürlichen Prozess verinnerlicht haben und verstanden haben durch die Praxis. Wenn wir das verstehen, dann haben wir keine Angst. ถ้าคนไม่เข้าใจธรรมะก็มีทุกข์มันได้มามันเสียไปก็เป็นทุกข์มากนะนี่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนี่มีนินสรรเสริญนะเขาก็นินทาอย่างนี้นี่คือถ้าคนไม่เข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราต้องมาศึกษาให้รู้ว่าคนเราเกิดขึ้นมามีความเกิดแก่เจ็บตายมีความวิบัติพลัดพรากได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็ยศทุกข์แล้วก็ดีใจเสียใจเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติของคนเราต้องมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริง Wir sehen wie Leute die kein Verständnis von dem Dhamma haben durch die weltlichen Dhammas hin und her geweht werden, geblasen werden, getrieben werden durch das Erreichen oder das Gewinnen von Dingen, den Verlust, der unweigerlich damit wieder verbunden ist, Lob und Tadel, Ruhm und schlechte, üble Nachrede, Glück und Leid, diese Dinge sind der Vergänglichkeit, der Leidhaftigkeit unterworfen und verändern sich. Und jemand, der diese drei Aspekte unseres Daseins, die Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit nicht und Ichlosigkeit nicht versteht, der wird, wenn diese weltlichen Dhammas ihn treffen und also das Negative, das Unangenehme davon sie trifft, unglaublich viel mehr leiden als jemand, der das Dhamma verstanden hat. Und deshalb müssen wir uns darin üben, diese Charakteristika unseres Daseins als Bestandteil unseres Lebens zu sehen und zu verstehen und zu durchschauen, schließlich, um davon frei zu werden. นี่คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้ตามความเป็นจริงทั้งหลายที่จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขสงบโดยการรู้เท่าในเรื่องของโลก Wir als Buddhisten nehmen den Buddha, das Dhamma und die Sangha als unsere Zuflucht. Und in dem Maße, in dem wir Zuflucht nehmen zum Buddha, zum Dhamma und zur Sangha, werden wir auch das Dhamma, was der Buddha gelehrt hat, mehr und mehr verstehen und verinnerlichen. Das Wissen wird der Welt gewachsen sein. Alutau. Ja, wir müssen mit dem Interesse, dass wir Chao Put Dhamma nicht nur ปฏิบัติได้เฉพาะพระญาติโยมก็ปฏิบัติได้ในส่วนของญาติโยมตรงนี้เนี่ยทานศีลภาวนานี่เป็นส่วนที่พุทธเจ้าตรัสให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ทางคฤหัสถ์ได้ปฏิบัติแต่ส่วนของพระเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นเป็นส่วนของพระเนี่ยเราต้องพยายามที่จะหาโอกาสหาเวลาจึงมีวันพระในรอบ7วัน8วันครั้งนึงที่เราจะต้องมาภาวนาคือมาทำฝึกทำสมาธิอย่างที่เราทำกันนี่แหละ Und so leben wir gemeinsam die Mönche und die Laien, die auch praktizieren. Es ist nicht so, als wenn nur die Mönche praktizieren. Das Dhamma, was der Buddha gelehrt hat, ist etwas, was auch als Laien praktiziert werden kann, eben in diesem besagten Kontext von Dana, Sila und Bhavana. Und er sagte dann, die Art und Weise, wie der Buddha über die Praxis für Mönche gesprochen hat, war mehr in diesem Kontext von Sila, Samadhi, Panya. Aber nichtsdestotrotz ist diese Praxis ist eine Sache, die sowohl für Mönche als auch für Laien ihre Aspekte hat. ในส่วนที่ได้บวชเป็นพระเนี่ยที่ได้บวชเป็นพระเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาในส่วนนี้มากกว่าญาติโยมนะถ้าญาติโยมอยู่บ้านมันก็ยังมีภาระมีหน้าที่ในการทำมาหากินเลี้ยงบุตรภรรยาสามีเลี้ยงตัวเองนี่แหละนั่นท่านจึงบวชเพื่อมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติทำให้มันมากขึ้นแต่ในส่วนของคฤหัสถ์ก็ให้ปฏิบัติในทานศีลภาวนามันก็ได้แค่นี้แหละ Ich glaube, es war so mehr der zeitliche Aspekt, auf den er angesprochen hat, weil er sagte, als Mönch, indem man halt sich dieser Praxis ganz widmet, hat man einfach mehr Zeit, während als Laie im Laienleben mit Verpflichtungen wie Arbeit oder Familie, man natürlich entsprechend weniger Zeit hat, um sich um diese Praxis von Sila, Samadhi und Banya, um sich dieser Praxis hinzugeben oder in dem gleichen Maße hinzugeben. Und er sagte, da ist eigentlich der Unterschied, aber die Natur der Praxis ist nicht anders. เห็นถ้าเราจะทำชีวิตของเราให้มีความอุกกิจมากขึ้นยกระดับจิตให้สูงไปเรื่อยๆเราต้องพยายามที่จะได้มาบวชนี่แหละอย่างผู้ชายก็ได้บวชเป็นพระผู้หญิงก็ได้มาถือศีลปฏิบัติในศีล8ศีลอุโบสถอย่างนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้มากขึ้นกว่าที่เราอยู่ทางบ้าน Er sagte, wenn man die Geistesentfaltung auf eine, also höher schrauben will, dann sollen die Männer Mönche werden und die Frauen die 8 Tugendregeln einhalten. Nein. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr Fragen stellt. Das wäre jetzt angemessen. Er hat ja nochmal den Anfang erwähnt, von dem der Bruder gesagt hat, man setzt sich gerade hin. Und richtet die Achtsamkeit vor sich auf. Hm. Kann er das nochmal erläutern, was er unter Achtsamkeit vor sich aufrichten, was er jetzt versteht? ที่หลวงพ่อพูดถึงเวลาเราเริ่มนั่งที่ที่พระพุทธเจ้าสอนในประสูติเกี่ยวกับอนาปานสติที่นั่งตรงกายตรงแล้วก็ตั้งสติเขาทำเฉพาะข้อนี้การตั้งสติหมายถึงว่าอย่างไรก่อนจะดูหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องตั้งสติก่อนถึงจะเพ่งหายใจเข้าออก ตั้งสติก็คือมีสติให้รู้อยู่นี่ไงไม่ได้ให้จิตเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้ตั้งสติ ไม่ก่อนพูดถึง นะ ก่อนพูดถึงดูอนาปานะก็บอกว่าตั้งสติ ก่อนนั่นแหละมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละมันก็ตัวเดียวกันนั่นที่เราจะมาดูจิตให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยคือการตั้งสติเลยใช่ไหมนะ หมายถึงว่าตั้งไม่ใช่ตั้งสติก่อนแล้วก ็ไม่มีสติก็ตรงนี้สติก็ตรงนี้แหละตั้งสตินี่จะกำหนดลมหายใจเนี่ยนี่คือเราตั้งสติไว้กำหนดจิตไว้ว่าเราจะไม่ส่งจิตไปในเรื่องอื่นจะดูที่ลมหายใจเข้าออกรู้จักไหมนะนี่คือการตั้งสตินะ also hat jetzt so erklärt dass dieses aufrecht dieses aufbauen oder aufstellen oder aufrichten der Achtsamkeit sich auf die Atmung bezieht dass eben die Achtsamkeit so aufgestellt wird aufgerichtet wird indem man eben den Geist irgendwo anders hinlässt, außer sich auf die Atmung zu konzentrieren. Also ich habe jetzt versucht, ihn darauf darauf hinzuweisen, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Also das erst die Achtsamkeit und dann das Beobachten des Atems. Er sagte aber, dass das Aufrechterhalten des Atems entsteht, indem man eben den Atem nirgendwo anders den Geist nirgendwo anders hinlässt, als beim Atem zu bleiben. So hat er es jetzt erklärt. So richtig, oder? Genau, also dass das Errichten der Achtsamkeit nicht von dem Objekt getrennt genau. ist. Ja, so bitte verstanden. Also Achtsamkeit ist nicht irgendetwas Vages, sondern es ist bezogen auf das, worauf man die Achtsamkeit richtet. Und in dem Fall halt der Atem. Dang Sati, das ist Dang Jai, ne? Dang Jai, was wir jetzt praktizieren. จะนั่งสมาธิตามาเสียงรูปมาแล้วก็จะไม่ดูหูได้ยินเสียงก็จะไม่สนใจเราจะรู้อยู่แค่ลมหายใจเข้าออกของเรานี่ mm-hmm. นี่คือการตั้งสติในการที่จะปฏิบัติ Da benutzt du diese zwei Worte Dang Sati, also Dang heißt aufrechterhalten oder aufstellen, aufrichten. Und Dang Sati, also Achtsamkeit aufrichten. Er sagte, es ist das gleiche wie Dang Jai. Dang Jai ist das Herz aufrichten, den Geist aufrichten, den Geist sozusagen in den Mittelpunkt bringen, indem man ihn eben halt bindet an ein Objekt und ihn somit davor bewahrt, sich irgendwelchen Klängen oder irgendwelchen anderen sinnlichen Eindrücken, die aufkommen mögen, hinzugeben. Also man zieht bewusst seine Aufmerksamkeit davon ab. Er sagt also, mein Sonja, also man interessiert sich nicht für diese Dinge. Es ist nicht, dass diese Dinge nicht da sind, aber man richtet die Aufmerksamkeit davon weg und zieht seine Aufmerksamkeit ab und richtet das Herz oder den Geist oder die Achtsamkeit auf im Zusammenhang mit dem Objekt des Atems in dem Falle. ขาขวาลู่ขาซ้ายก้าวลู่นี่นั่งอยู่แล้วก็ลู่ลมเข้าออกอยู่เข้าลู่ออกลู่ออกยาวลู่ออกสั้นลู่นี่คือการลู่ตามยีบททั้งสี ่ Es geht also um diesen Aspekt des Wissens, um die Dinge, die passieren, und geht's halt um das Wissen um den Atem oder auch in diesen anderen Übungen um das Wissen.Beispielsweise der Körperhaltung oder des Wissens des sich Bewegens oder was auch immer. Es geht um dieses Wissen, also das Wissen aufrechterhalten, diese Fähigkeit des Erkennens aufrechtzuerhalten und davor zu bewahren, sich zu zerstreuen. Stehst du oder noch nicht? Doch. Gott sei Dank. แต่โยมมีคำถามคำหนึ่งค่ะหลวงพ่อขอโทษนะคะคือว่ามีคนถามมาอีกทีว่าขอโทษนะคะว่าสังฆทานเขาว่าได้บุญเยอะยิ่งถวายเงินยิ่งได้บุญเยอะอันนี้จริงหรือเปล่า เอ้าถามเราแล้วอยากจะถามหลวงพ่ออีกยิ่งถวายเงินมากยิ่งบุญมาก อันนี้ได้ยินมาแล้วก ็วัดบ้าน มันก็ทานมันก็ทานมันทานสองอย่างไงทานด้วยวัตถุไงยังไม่น่ะเนี่ยทานด้วยวัตถุเลยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้เงินให้ทองนี่ทานตัวหนึ่งเนี่ยมันมีอีกนะนี่อภัยทานนี่เนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันไม่ปลูกอาฆาตพยาบาทใครนี่กันมันก็เป็นบุญเหมือนกันทั้งนั้นน่ะนะการให้ทานกันอย่างที่พูดเนี่ยคือมันถวายสังฆทานนี่หมายถึงว่าที่ว่าได้อานิสงส์มากได้บุญมากก็คือไม่เฉพาะเจาะจงไงไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพระรูปไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าตรัสนาที่จะอยู่ได้นี่มันต้องอานิสงส์ไงอย่างที่ท่านบวชก็ต้องมีสงฆ์มีคณะสงฆ์มีผู้บัญชาบวชดังนั้นการถวายสังฆทานคือถวายให้สงฆ์ทั้ง4ทิศที่มาเนี่ยได้บริโภคได้ฉันได้อะไรร่วมกันนี่มันมีอานิสงส์อย่างนี้ ท่านถวายเฉพาะเจ้าอาวาสเนี่ยอาตมามาก็มาให้ฉันด้วยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดิเนี่ยเป็นเงี้ยมันถึงว่ามีอานิสงส์มากแต่ว่าถวายเงินมากถวายเงินน้อยหรืออะไรนี่มันก็ต้องดูเราอีกไม่ใช่ไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทานนี่คือต้องการแบ่งไงนี่เราให้ทั้งหมดนะนี่เรามีอาหารนี่เราก็แบ่งไว้ทานไว้กินของเราแล้วก็ทำบุญหรือแบ่งให้คนอื่นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ให้ทั้งหมดนี่นี่มันต้องรู้จักนี่ทานเนี่ยเข้าใจว่ามีทานวัตถุภายนอกแล้วก็มีอภัยทานอภัยทานเนี่ยสำคัญที่สุดนะที่จะไม่ผูกโกรธอาฆาตพยาบาทกันเนี่ยเขาด่ามาแล้วอภัยเขาเนี่ยไม่มีการโต้ตอบอะไรง่ายๆเนี่ยเข้าใจนะมีเยอะๆก็มาถวายเจ้าวาดก็ได้ไปเลย คุณกุ้ง hatte mich letztlich gefragt jemand hätte zu ihr gesagt also diese Sangha Dana also das Geben an die Sangha an die Mönchsgemeinschaft wäre von großer Frucht. Und je mehr Geld man natürlich geben würde, umso größer wäre die Frucht. Und deshalb fragte sie jetzt nochmal, was denn dieses Sangadana, was es denn mit diesem Sangadana auf sich hat. Und Lumpur gab zur Antwort, dass grundsätzlich Dana oder auch, also Dana muss verstanden werden als nicht nur materielles Geben, sondern auch, und er nannte dieses Wort, also Angstlosigkeit oder wie sagt man, ja, Furchtlosigkeit. Ja, Furchtlosigkeit zu geben, zum Beispiel, indem man die Ethikregeln einhält, ist auch eine Form von Dana. Also ich gebe etwas, indem ich von gewissen Dingen abstehe. Und dann gibt es noch viele andere Formen des Gebens. Aber dieses Geben an die Sangha, der Grund, warum das von größerer Frucht ist, ist, weil der Buddha gesagt hat, wenn man einem einzigen Individuum, also einer einzelnen Person etwas gibt, dann ist es nicht das Gleiche, als wenn man die Sangha oder die Gemeinschaft der Mönche als Ganze unterstützt, weil schließlich um die Religion, buddhistische Religion sich fortpflanzen zu lassen, braucht es eben diese Sangha, diese Mönchsgemeinschaft. Und deshalb ist das Geben an diese Mönchsgemeinschaft im Sinne der Sangha der vier Himmelsrichtungen ist von größter Frucht. Sagt er noch das Aufteilen des eigenen. Ah ja, genau. Und da muss man natürlich, wenn man dann dieses Sangha-Dana ausübt, auch Weisheit benutzen und eben halt, und deshalb kam er wieder auf dieses Geld, auf diese Geldgeschichte zurück, die Kung Kung angesprochen hat, ne? Viel oder wenig geben. Ja, da kommt es eben darauf an, was das Individuum, was die einzelne Person zu geben vermag. Und die Weisheit entscheidet halt eben zu sehen, dass ich eben nicht über meine Verhältnisse oder über die Maßen gebe, sondern ich muss halt schauen, wie viel kann ich geben und wie viel ist angemessen zu geben. Wie viel brauche ich für mich, meinen eigenen Lebensunterhalt und Familie und so weiter. มันก็ต้องมีทั้งสามนั่นมันมีทานก็มีรักษาศีลมันก็มีภาวนาครับมันถึงจะได้บุญในกุศลเต็มเปี่ยม also hat eben noch eine Sache gesagt ein Wort genannt was wichtig war das habe ich irgendwann ist verloren gegangen also sagt es ist etwas heilsames also er sprach auf diese Heilsamkeit an sowohl auf der Ebene von Dana als auf der Ebene von Sila und auf der Ebene von Bhavana. Aber diese drei Dinge müssen miteinander entwickelt werden. Und nur miteinander, also wenn sie miteinander entwickelt werden, führen sie wirklich zu den Früchten, von denen der Buddha auch sprach. Wenn man nicht alle drei Dinge hat, dann ist man nicht so gut, wie Essen. มันจะมีหวานอย่างเดียวก็ไม่ได้มีเปรี้ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้มีเค็มอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีหวานหอมมันอาหารที่มันครบเครื่องมันอร่อยไงนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยในส่วนนี้นี่เราต้องพยายามทำขั้นแรกก็คือทานเนี่ยก่อนเป็นเบื้องต้นที่เป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะทานเนี่ยที่จะก้าวขึ้นไปถึงเป็นศีลเนี่ย ถึงจะได้ภาวนาภาวนาเป็นการที่ทำให้เกิดปัญญาที่จะเข้าใจในสัจธรรมในความจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายถ้าคนไม่ได้มีการภาวนาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นได้มาเสียไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยคือไม่มีการภาวนาไม่มีการฝึกหัดจิตในการปล่อยวาง kann diese diese drei Aspekte nicht voneinander trennen, weil man könnte es vergleichen mit dem Essen. Man wäre nicht so toll, wenn man nur Süßigkeiten essen würden oder nur saures essen würden oder nur salziges essen würden, sondern eine gute Mahlzeit, die besteht aus all diesen Dingen. Und genauso ist es mit diesem, mit dieser Praxis von Dana, Sila und Bhavana, wobei natürlich die auch aufeinander aufbauen. Das heißt, wir fangen zunächst an, diese Grundlage dieser Gebefreudigkeit, der Großzügigkeit zu üben, zu praktizieren und bauen dann mit der Ethik darauf auf. Und das führt schließlich dazu, dass wenn wir beginnen, den Geist mehr und mehr zu läutern in der Praxis von Citta Bhavana, Herzensentwicklung, dass wir dann auch durch unsere Vorarbeit viel geneigter sind, Dinge loszulassen, von Dingen loszulassen, was eben halt ein wichtiger Aspekt der Praxis ist. Wir versuchen, uns zu befreien, uns loszumachen, wir versuchen, Bürden abzulegen. Und wenn wir diese Vorarbeit von Dana und Sila bereits geleistet haben, dann fällt es uns auf der Ebene von Bhavana umso leichter. Nee. นี่มาทุกวันนี่มาทุกวันพระ ก็ที่ที่อยู่ที่นี่ที่อยู่นี้เดี๋ยวนี้ว่ากับมาก็ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอย่างน้อย อาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยดี นี่เรโมมาเกือบทุกวันทุกสองสามวัน วันตอนเย็นนี่นะ แต่คุณผัดกับคุณวอลฟ์กังก็ส่วนมากก็ติดงานก็อาจจะมาเดือนละครั้งเดี๋ยวนี้มาทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้ต้องอาทิตย์ละสองสามครั้งนะคุณมาเตอร ์ดีก็ เดี๋ยวก็มาโอ้ยอาทิตย์ละสองสาม ถึงไม่ได้มาอยู่บ้านเราก็พยายามทำเนี่ย แหละ สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ Fragte wie oft ihr herkommt und ich sagte ja meisten von euch kommen versuchen mindestens einmal die Woche die anderen vielleicht nur einmal im Monat aber viele von euch kommen auch mindestens zwei oder dreimal die WocheRemo kommt fast jeden Tag. Er sagte, ja, es ist sehr schön, aber ihr müsst versuchen, das auch, also auch zu Hause sozusagen auch die Praxis fortläuft, wenn ihr auch zu Hause in der Lage seid, euch die Zeit zu nehmen, ein bisschen zu praktizieren. Wir machen das immer, nicht?อาทิตย์หนึ่งค่อยมาทำเดือนหนึ่งค่อยมาทำมันอย่างนั้นต้องทำเรื่อยๆอยู่บ้านแล้วก็ต้องทำ ต้องทำมา Beständigkeit ist letztendlich das was uns mehr Stabilität und Sicherheit gibt เมื่อเรากวาดบ้านมันก็กวาดทุกวันเช็ดทุกวันมันจะสะอาดเงี้ยเดี๋ยวก็ฝุ่นปิวมาเรื่อยอะไรมาเรื่อย weil jeden Tag ein bisschen sauber machen dann bleibt das Haus hat das Haus auch eine gewisseBeständige Sauberkeit ist. Und wenn wir nur ab und zu mal richtig sauber machen, dann wären es halt eben auch Zeiten, wo es dann mal richtig dreckig ist. จิตของเราก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เนี่ยตาไปได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนิ้นได้ลิ้มรสกายสัมผัสหนาวร้อนนอนแข็งอารมณ์มากระทบจิตถ้าเราไม่มีสติในการที่จะกำหนดรู้ชำระจิตของเราให้ผ่องใสจะทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆนี่มันก็จะฟุ้งซ่านกันมาเรื่อยเดี๋ยวตาไปเอามาหูเอามาอย่างนี้มันต้องมีสติในการที่จะชำระจิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆไงในยุคทั้งสี่จะเดินจะยืนจะนั่งแม้กระทั่งเวลาจะนอน ดังนั้นสกายเห็นละเห็นละ praxis ist wenn wir den geist beständig läutern beständig üben mit dem Geist, dann haben diese Sinneseindrücke auch nicht die Gelegenheit, ihren Schmutz abzulegen. Während wir, wenn wir uns diesen, dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten so weit hingeben, dass wir keine Achtsamkeit, dass der Geist, dass im Geist keine Achtsamkeit mehr verankert ist, dann beginnen halt eben diese Sinneseindrücke sozusagen ihren Schmutz abzulegen und den Geist wieder, ja, Gedanken ausbreiten. Ja, und genau, und darüber entstehen dann eben halt auch die Gedanken und dadurch kommt dann auch dieses Funksan, also dieses Konfuse, also diese ja, Konfuse, oder? Funksan, wie sagt man sonst noch? Gedankenwust. Gedankenwust, genau. Ja, halt eben so dieses Papancha. Bum, bang. Bum, bum, taikam, funksan. Bum, taikam, sap. Bum, bang. Sagte ich, es wäre okay, dass ich das mit Papancha mit gibt, nämlich Punkteng und Funksan sind sehr ähnlich. มันมีสิบมันก็มีอาจารย์ ทานมัยศีลมัยภาวนามัยเนกขัมมะบารมีอะไรอย่างเงี้ยทานบารมีศีลบารมีขัมมะเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีมันก็อยู่ในนั้นแหละมันก็รวมอะไรในสิบบารมีสิบทัศน์น่ะเราเห็นทานมันก็เป็นบารมีข้อหนึ่งแล้วรักษาศีลมันบารมีข้อหนึ่งภาวนาก็เป็นอีกบารมีข้อหนึ่งเนาะมันก็อยู่ในนั้นแหละ Das ist ganz interessant, die Pat fragt, ob die in der Praxis von Dana, Sila, Bhavana oder Sila, Samadhi, Panya, ob in dieser Praxis sozusagen das Entwickeln oder Entfalten der 10 Paramita enthalten wäre. Und Rumpo sagte, naja, innerhalb dieser Praxis von Sila, Samadhi, Panya werden auch die 10 spirituellen Kräfte, also 10 Paramita mit entwickelt, praktiziert. Also er ging jetzt nur auf einige an und sagte, Dana, Barami, Großzügigkeit ist eins der Barami, Sila, eins der Barami, schon die zwei ersten beiden, Nekama, so dieses Aufgeben, Abgeben ist auch ein Teil, der praktiziert wird, indem wir Großzügigkeit üben. Dann sprach halt nur noch Meta an. Meta ist auch ein Aspekt von Geben. Geben auch, indem wir es gut meinen, mit anderen geben wir auch. Und die anderen Aspekte sprach er jetzt nicht genau im Einzelnen drauf an, aber. มันมีอะไรบ้างตรงนับดูสิทานะศีลเนกขัมมะนั่นน่ะเนกขัมมะคือถือการบวชทําไมอยู่ทั้งอาวาสกับมรรคขาศีลอย่างเงี้ยขันติสัจจะขันติสัจจะคือขันติ is geduld satcha is aufrichtigkeit virya is anstrengung energie Panya ist Weisheit, Aditane ist Entschlussfassung, Upeka ist Gleichmut. Mhm. Was war noch? Meta. Meta hatten wir auch schon. Ja, das waren sie jetzt, glaube ich, so ziemlich alle. Ja, man kann sehen, wenn man die Worte hört, ja, wenn man die irgendwo versucht, da einzuordnen in den drei, in diesen Aspekt von Sila, Samadhi, Panya, dann werden wir sehen, dass dieses Sila Samadhi Panya nur eine andere Art ist, das Gleiche zu beschreiben. Wichtig ist, wichtig ist zu sehen, dass wenn wir uns zum Beispiel sowas wie die 10 Parameter anschauen, zu sehen, wo fehlt es uns noch, wo mangelt es uns noch. Und dann eben zu sehen, ja, wo kann ich da ein bisschen mehr Anstrengung machen. ทำนั่นจังคันนั่นจังพันในกี่บารมีเนี่ย พยายามที่จะเช็คตลอดค่ะทุกเช้าจะพยายามปฏิญาณตนว่าจะพยายามทำให้ครบ นั่นคือสัจจะรู้ยังไงนะ ที่จะเริ่มต้นใหม่ เรียกว่าสัจจะบารมีเนี่ยที่จะพยายามที่จะทำตรงนั้นตรงนี้ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเรียกว่าสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีก็คือตั้งใจไว้ที่จะทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย Er sagte, na und Pat, wie viel Barameters hast du denn schon? Und Pat sagte, ich versuche jeden Morgen, jeden Tag, versuche ich mir die 10 Barameter, versuche ich anhand dieser Liste der 10 Barameter zu schauen, wo ich was tun kann oder was ich getan habe. Oder ich benutze diese Liste als Maßstab oder Standard, um meine Praxis zu messen. Oder เห็นเราก่อนนอนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนี่เราต้องมีห้องพระนะมีห้องพระมีหิ้งพระสำหรับไว้กราบไหว้บูชาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตื่นนอนแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิคือการชำระจิตของเราให้ผ่องใสใจสงบดีทุกวันทุกวันนี่แหละสำรวจตรวจดูการประพฤติปฏิบัติมันบกพร่องทางกายทางวาจาทางใจไงกายได้ไปทำผิดไหมได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่วาจาได้ไปพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบให้ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นไหมจิตใจไประโมบพุ่งโลภมากเพ่งเล็งให้โทษถือโกรธถือเครื่องไหมเนี่ยเรามีโอกาสได้ชำระจิตใจผ่องใสปราศจากสิ่งเหล่านั้นทุกเช้าทุกเย็นนี่มันจะเป็นบุญเป็นกุศล sagte wenn wir im Hause lebenIst es schön oder ist es ratsam, einen Ort zu haben, wo wir uns, oder der uns an das Dhamma erinnert, beispielsweise ein Schrein oder eine Buddha-Statue oder einen Raum sogar, wo wir uns reinbegeben können, der unsere Praxis gilt. Und dann wirklich versuchen, morgens und abends diesen Raum oder diesen Ort sei es nur die Buddha-Statue zu benutzen, um uns zu zentrieren, zu ankern, vielleicht etwas zu chanten, zu rezitieren, Aspekte des Dhammas zu chanten, zu rezitieren, uns die liebende Güte vor Augen führen, Metta zu üben, ja, im Anschluss daran uns hinzusetzen und zu meditieren und den Geist zu stillen. Aber auch diese Zeit dazu benutzen, wirklich zu reflektieren, zu kontemplieren und eben zurückzuschauen, wie haben wir diesen Tag verbracht, haben wir an diesem Tag sozusagen unser Soll erfüllt oder haben wir etwas getan, wo wir uns, naja, irgendwo für schämen müssten oder wo hat es uns irgendwo gemangelt oder haben wir irgendwelche Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht geschafft, weil wir vielleicht faul waren oder haben wir andere Leute verletzt. Einfach auch so diese Zeit benutzen, um der Selbstreflexion willen, um uns eben so jeden Tag an unsere Praxis zu erinnern und so, sozusagen anzuspornen. Ich versuche es immer wieder. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, ich habe สวดมนต์ไหว้พระชำระจิตใจให้สงบผ่องใสใจดีๆก็ไปทำการทำงานไม่ใช่ให้อารมณ์มันค้างไว้เนี่ยไปพ่นใส่คนนั้นไปพ่นใส่คนนี้ไม่ได้งั้น ins Kloster kommen ist gut wenn er nicht ins Kloster kommen ist auch gut die Praxis geht weiter wo immer wir sind wo immer wir uns aufhalten da versuchen wirunser Herz zu läutern, unseren Geist zu beobachten, uns ja, weiterzuentwickeln, zu üben, zu praktizieren. การปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของชีวิตมันไม่มีหรอกชีวิตคนเราก็แค่นี้แหละเกิดมาก็ไม่ได้อะไรมาตายไปก็ไม่ได้อะไรไปทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมด มีผัวก็ทิ้งผัวมีเมียก็ทิ้งเมียมีลูกก็ทิ้งลูกมีร้านก็ทิ้งร้านมีบ้านมีช่องมีข้าวมีของทิ้งไว้นี่หมดอะไรล่ะที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลเจตนาที่สั่งสมในจิตใจของแต่ละบุคคลตรงนี้แหละถ้าคนไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะก็จะมาวุ่นวายอยู่กับสิ่งนี้ยึดมั่นถือมั่นผูกพันกันเป็นทุกข์เป็นร้อนดังนั้นต้องมาเข้าใจรู้จักแยกแยะนี่เข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ไปเมื่อไปยึดไปถือเนี่ยมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบอกว่าจะแก่นะมันก็แก่บอกจะเจ็บแล้วมันก็เจ็บบอกว่าจะปวดแล้วมันก็ปวดเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู ้ diese Praxis ist etwas wirklich Wunderbares wenn wir uns unser Leben anschauen woraus besteht unser Leben unser Leben besteht darin dass wir geboren werdenUnd wenn wir geboren werden, bringen wir irgendwo nichts mit. Und dann werden wir irgendwann wieder sterben. Und wenn wir sterben, nehmen wir auch nichts mit. Und diese Praxis ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich was gibt, weil sie nämlich auf die Dinge ausgerichtet ist, die wir sozusagen mitnehmen. Während die...den Mann und die Frau. Der Mann kann die Frau nicht mitnehmen, die Frau kann den Mann nicht mitnehmen, der Vater kann den Sohn, der Sohn den Vater, die können nichts mitnehmen. All diese Dinge, die wir in der Welt, an die wir uns klammern, die müssen wir letztendlich loslassen. Aber die Praxis, die Läuterung des Herzens ist etwas, was weiterläuft, was wir mitnehmen können.Die Dinge, die wir auf der Ebene erreicht haben, sind die Dinge, die uns auf lange Sicht wirklich zu Glück führen. War noch was anderes gesagt, aber ich vergessen. Das wird dann mit die Bus mit. Nee, jeden mehr kann lange. Kann lange jeden mehr. Jeden? Jeden, ne? Hört ihr gut da hinten, ja. Mit mir hoch gerne.Der Hunger, wenn er jinne. Ich glaube, das war jetzt ein Scherz, den habe ich etwas spät verstanden. Die Ohren, die werden halt auch alt. Also, ob ihr schon alte Ohren habt. So. Ja, das, wenn man so alte Ohren hat, wenn man schon so alt oder ältere, dann heißt man alte Ohren. Und es gibt halt.Man kann halt nicht mehr alles hören, aber es gibt auch Dinge, die man nicht hören will. Ich bin noch jung, vielleicht meine Ohren noch jung, oder? Dann bin ich ziemlich alt von meinen Ohren. Ja, ich auch. Manchmal so jung haben, weil es nur gäbe. Ich habe eine kurze Frage, aber vielleicht ist es nur ein Übersetzungsproblem, weil der Mann von Herz und von Geist gesprochen hat, im Geist ist es irgendwie mal eins, oder? Nein. Oder nicht, oder? Ja, ich schmeiß die auch ständig durcheinander, weil für mich auch das eins ist. Das war ein Übersetzungs wahrscheinlich. Er hat immer beständig halt Wojit genannt. Okay. Also Herz, wenn du so willst. Aber kann ja auch Geist heißen. Und Tam, Lung Jit, Lung Jai, und Diokan. Jit, kann du dir auch Jai, kann du dir auch anderen. Aber nachher können ja. So, und ihr bleibt hier alle die Nacht durch zu meditieren? Stimmt. Ich sprach auf den Scherz an, den ich am Anfang gemacht habe. Er fragte mich am Anfang, so, wie lange er denn reden sollte. Ich sage, ja, so bis 2-3 Uhr morgens spät. Also nicht so lange, habe ich gesagt. 2-3 Uhr. Ich denke, wie morgen?ดีนะถ้าบิณฑบาตได้เนี่ยก็ตรัตนาแล้วก็อยู่ได้เนี่ย ส sehr schön zu sehen dass man hier Bindabad gehen kann also wenn der Almosengang funktioniert dann ist es ein gutes Zeichen dass auch die Religion angenommen wird florieren kann บูชาไปประเทศอังกฤษครั้งแรกเนี่ยท่านให้บิณฑบาตไงแต่พา ไม่ได้บิน ไปเลย ปิน แต่ แต่พระที่ไปอยู่ก่อนเจ้าคุณไม่บินไงไปกราบเรียนเจ้าคุณหน่อยมันจะไปบินอายฝรั่งมั้งภาษาอังกฤษก็มีกฎหมายนะครับคนขอทานนะก็ต้องไปชี้แจงกับรัฐบาลเขาเข้าใจว่าการบิณฑบาตของพระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ขอทานเป็นกิจวัตรของพระเดี๋ยวจะต้องเที่ยวบิณฑบาตให้โยมเขาได้ทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ย เขาต้องอธิบายก่อน เนี่ยต้องอธิบายเขาฟังให้รัฐบาลฟังแต่แล้วอานิสงส์ที่หลวงพ่อชาให้บิณฑบาตเนี่ยหลวงพ่อสเมโทเนี่ยได้อานิสงส์มากนะวัดจิตวิเวกครั้งแรกนี่คือบิณฑบาตนะ คร ับ ที่เขาศรัทธาได้มาเห็นแล้วก็ธรรมารามที่กรุงเทพเนี่ยโยมเจ้าของที่ธรรมารามเนี่ยถ้าคุณล่ำตำเนี่ยก็ไปเจออยู่ที่อังกฤษนะที่มีคนไปพูดให้ฟังถึงวันเขาในกัน เขาเจออังกฤษก่อนใช่ไหม กลับเจอที่อังกฤษเนี่ยถึงเลยรู้ว่าหลวงพ่อสเมโทนี่ไปมากรุงเทพเ ม ื่อไม่มีที่พักที่อาศัยถึงจะมาถวายที่ธรรมาราม แต่เวลาบิณฑบาตด้วยไหม ก็ไปเจอที่บิณฑบาตที่อังกฤษนน Sprach gerade von der Zeit, als Ajahn Chah eingeladen worden war, nach England zum ersten Mal zu gehen. Ajahn Chah darauf bestanden hat, da auch auf Almosengang zu gehen. Und der Konflikt, der damals bestand, war die Mönche, die wussten halt von dem Gesetz in England, dass also, sie haben also ein Gesetz gegen Bettler, also man darf nicht betteln in England. Und deshalb mussten sie halt da erstmal Klarheit schaffen, also mussten erstmal erklären, dass im Rahmen der ihrer buddhistischen Religion sie halt eben die Möglichkeit bekamen, auch auf diesen Almosengang zu gehen, der ja schließlich kein Betteln ist. Aber er sagt also, der erste Almosengang oder eine der ersten Almosenrunden von Ajahn Sumedho und Ajahn Chah damals in England hat er so unglaubliche Früchte gebracht, zumal die bei diesem Almosengang die Leute getroffen haben, die ihnen sozusagen auf Almosengang Citta Viveka offeriert haben. Also Citta Viveka ist dieser große Wald, Chithurst, das Kloster Chithurst, dieser große Wald, den haben sie der Sangha offeriert. Und auch auf diesem Almosengang haben sie eine Thai-Frau kennengelernt, die also bis heute noch einer der größten Unterstützer von Wat Pa Phong und Wat Pa Nanachat ist. Das gibt zum Beispiel einen Ort in Bangkok, wo die Mönche hingehen können, wo es also mehrere Zimmer hat. Es wird also verwaltet von von Leuten, also sie finanziert das, wo Mönche also unterkommen können, wenn die irgendwelche Angelegenheiten in Bangkok zu erledigen haben, wenn wir zum Arzt müssen oder irgendwelche Sachen erledigen müssen, Eltern treffen oder sowas in der Richtung. Und das ist so die Früchte des Almosengangs. Gut, die, ich habe so mehr Tore, man sagt, man bin, bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, man bin, manเนี่ยก็รู้กันอย่างสุทันโตที่อยู่เมืองปอร์ตแลนด์นั่นที่บ้านทรามอนก็บินกันเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยคนฝรั่งที่ไม่ใช่ชาวพุทธก ็ที่นี่ก็เหมือน เข้าใจในเนี่ยก็ตอนนี้น่ะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีคือหลวงปู่ชาท่านว่างี้แต่ที่พาส่วนมากที่มาอยู่ต่างประเทศกันไม่ค่อยถือธุดงค์อย่างงี ้ มันก็เลยไม่ค่อยได้ครบถ้วน Er sagt, das Problem ist zum Beispiel, dass nicht alle Mönche, die unbedingt in den Westen gehen, auch diese Praxis des Almosengangs aufrecht erhalten. Aber die Mönche, die es aufrecht erhalten, die würden also wirklich die würden davon profitieren und würden auch die Religion dadurch profitieren lassen, weil es eben wichtig ist, dieser Almosengang.Und er sagte, selbst mit den anfänglichen Schwierigkeiten, die Lumpacha oder Ajahn Sumedho gehabt haben, oder er sprach von Ajahn Sudanto, der jetzt ein Kloster irgendwo in Amerika, neues Kloster aufgemacht hat. Und oftmals sagt er, wären es halt eben die ethnischen Thais gewesen oder irgendwelche anderen Buddhisten, die sozusagen die Mönche gesehen hätten und dann mit der Zeit dann auch eben die die Westler sozusagen angeleitet haben. Mit der Zeit hätten die dann eben halt auch nachgezogen. Er beschrieb im Prinzip den gleichen Prozess, den wir ja auch die letzten 5 Jahre durchlaufen sind, wo wir eben halt erstmal oftmals von Thais eingeladen worden sind, beispielsweise in Kulmbach oder Bayreuth, und wo dann eben nach und nach halt auch die Westler nachgezogen haben. ชีวสัตว์นานในประเทศเยอรมันนี่ก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆนะมีหลายวัดหลายนี่เพิ่มขึ้นยังก็กลับมาแล้ว ว่าso wird die so wird der Buddhismus in Deutschland auch Fuß fassen, wenn mehr und mehr Leute die Entscheidung treffen, auch wirklich in die Hauslosigkeit zu ziehen, zu ordinieren. Wie der Buddha gesagt hat, das ist das Zeichen, dass die Religion angekommen ist, wenn Leute um Ordination bitten in dem Land. Und die Gemeinde, die nie gerade, die war ein Lack, ein Tanne, ne? Ja, ne. Ein Tee, ein Tee, ein Tee, ein Tee, ein Tee. Komplimentierte uns nochmal zu diesem wunderbaren Kloster. Er sagte, der Ort wäre wirklich sehr gut und auch die Art und Weise, wie wir alles hergerichtet hätten, wäre sehr zuträglich für Praxis. ที่อยู่สัปปายะนี่ญาติโยมสัปปายะอาหารสัปปายะนี่มันก็อยู่ได้พระบิณฑบาตก็ได้ญาติโยมก็ดีในสถานที่ก็สงบเนี่ยมันก็เป็นที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติภ าวนา Almosen also Essen gibt's genug, ne? Gute Laien die Interesse haben gibt's genug und der Ort hat Ruhe und es gibt die Möglichkeit der Zurückgezogenheit und sagte, die Voraussetzungen sind ideal. Jetzt hat er mich aber erwischt. Ich sag gerade, ich glaube, es reicht, die Leute werden müde und mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Sagt, es ist aber noch gar nicht 3 Uhr. Weil ich habe am Anfang gesagt, also mindestens bis 2-3 Uhr. ช่วง นี้ยังทำงานอยู ่กลับบ้าน โอเคภาวนาทำใจสบายสบายทำใจดีๆทุกคน พระนางสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ